Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bildungsfern. Dies ist Folge 43 und heute ist der 26. August. Ja, ich habe ein paar kleinere Themen diesmal, die ich ansprechen möchte und auch noch eine kleinere Ankündigung. Und deshalb starten wir einfach mal direkt mit dem ersten Thema. Bei uns an der Schule gibt es ein Praktikum, was alle Schüler durchführen müssen und das in den Sommerferien stattfindet. Normalerweise. In den letzten Sommerferien ist das Corona-bedingt leider etwas schwieriger gewesen. Und deshalb ist das, quasi freigestellt worden. Dann gab es einige, die waren im Praktikum, andere, die haben aber keinen Praktikumsplatz bekommen, weil die Betriebe zum Beispiel gesagt haben, nein, wir können das im Moment nicht leisten. Und deshalb kann kein Praktikum stattfinden. Tja, da gibt es natürlich, ist natürlich doof, ein bisschen ungerecht für die einen, die dann so ein Praktikum machen können und die anderen eben nicht. Und deswegen haben wir die Möglichkeit gegeben, die keine Praktikumsstelle erhalten haben, dass die sich selber über die Ferien mit einem Thema auseinandersetzen, irgendetwas Tiefergehendes. Dann gab es auch jeweils einen Betreuungslehrer, der sich dem Ganzen angenommen hat und hat man da gemeinsam etwas entwickelt und ja, dann gab es da Projektarbeiten in den Ferien oder auch nicht. Und am Ende, also jetzt in der letzten Woche oder in dieser Woche, standen jetzt die Präsentationen für diese Praktikanten an, die eigentlich keine Praktikumsstelle erhalten haben, damit sie ihre Ergebnisse mal zeigen können und das Ergebnis ein wenig vorgestellt wird. Das haben wir jetzt am Dienstag durchgeführt, jeweils drei Kollegen haben sich dann zusammengeschlossen und so eine Art Prüfungsausschuss gebildet und die Praktikanten oder Nicht-Praktikanten konnten dann ihre Ergebnisse jeweils vorstellen. Das ist in Form einer kleinen Präsentation meist passiert. Wir haben auch ein bisschen live etwas gesehen. Also ich habe mir hauptsächlich Spiele, die entwickelt wurden, angeschaut. Und dann konnte man noch so ein bisschen Rückfragen stellen. Und ja, insgesamt gab es dann am Ende des Tages eine Note, die für die Leistung gegeben wurde. Und das Ganze wird jetzt noch durch eine Dokumentation ergänzt und dann kommt da noch eine zweite Note hinzu. Das haben wir also sonst nicht, sondern das war jetzt so eine spezielle Ausgestaltung dieser Praktikumsbetreuung durch die Corona-Geschichte. Ein zweiter Punkt, der sich abgezeichnet hat, ist ja, dass wir als Lehrer und Lehrerinnen uns testen lassen können. Die Idee ist folgende: Man kriegt so einen komischen Wisch, geht damit zum Schulleiter, der sagt, yo, du bist hier Lehrer unserer Schule, du darfst dich jetzt einfach so testen lassen. Dann gibt es da eine Unterschrift und einen Stempel. Damit geht man dann zu seinem Hausarzt, lässt sich dann da testen und kriegt dann das Ergebnis. Ja, so scheinbar einfach und dann doch irgendwie auch so blöd umgesetzt im Detail. Denn letztendlich springen die Hausärzte jetzt nicht unbedingt aus dem Häuschen, wenn da jetzt noch zusätzlich zum Tagesgeschäft jetzt noch jede Menge Lehrer auf der Matte stehen. Und natürlich auch die ein oder andere Praxis jetzt auch in den Ferien ist und geschlossen hat wegen Urlaub. Da hat sich dann ein Arzt bei uns gemeldet an der Schule und gefragt, ob es nicht sinnvoller wäre, wenn er einfach vorbeikommt und die wollen, dann einfach vor Ort testet. Daraufhin haben wir im Kollegium mal herumgefragt und nachgefragt, wer das denn machen wollen würde. Und ja, da hat sich dann jetzt daraus ergeben, dass bei uns alle 14 Tage jetzt der Arzt vorbeikommt, die Testung vor Ort vornimmt und wir also da jetzt nicht jeder einzeln einen Termin machen muss und sich das da durch diesen Schrieb umständlich bestätigen lassen muss, sondern ja, das passiert jetzt alle 14 Tage, das soll wohl auch recht zügig gehen und so bin ich dahin jetzt auch am Freitag dran und kann mal mich selber testen lassen und gucken, ob ich Corona habe oder nicht. Symptome habe ich ja nicht, aber es gibt ja auch so die stillen Brüter, ne, die von denen man nicht so genau weiß, ob sie jetzt infektiös sind oder nicht, weil sie einfach keine Symptome zeigen. Dritter Punkt oder eine Ankündigung vielmehr, ist für den kommenden Samstag geplant. Da ist nämlich in Bochum für den 29.08. ein Barcamp geplant, beziehungsweise so eine Art Barcamp. Das Ganze nennt sich BOBA 2020 für Bochumer Barcamp. Und ich hatte ja schon mal eine Folge über Barcamps gemacht, die kann ich auch nochmal verlinken, wer also da nochmal reinhören möchte. Normalerweise ist es bei einem Barcamp ja so, dass man dorthin kommt, sich Themen überlegt, zu denen man etwas sagen oder veranstalten möchte und sich dann die Teilnehmer irgendwie finden. Und jetzt Corona-bedingt, das vielleicht auch häufiger online stattfindet. Und dieses BOBA 2020 hat die Besonderheit, dass es beides ist. Also es ist sowohl eine Vor-Ort-Veranstaltung als auch eine Online-Veranstaltung. Jeder, der möchte, kann daran teilnehmen und sich jetzt noch registrieren. Jetzt am Samstag startet das um 9 Uhr und ja, dauert, glaube ich, so ein paar Stunden bis ungefähr 12 Uhr. Ist also auch zeitlich sehr eng begrenzt. Und die Vor-Ort-Veranstaltung findet in der Bochumer Jahrhunderthalle statt. Das ist ein recht großer Veranstaltungsraum für normalerweise viele tausend Leute. Und aufgrund der Schutzmaßnahmen dürfen aber nur 100 Personen vor Ort sein. Das ist soweit jetzt wohl auch schon alles quasi vergeben bzw. ausgebucht. Und ich bin da auch vor Ort und erzähle da so ein bisschen mit einem Kollegen über die Einsatzmöglichkeiten von Teams und ja, vielleicht so ein paar Praxiserfahrungen, die wir so gesammelt haben. Den Link packe ich auch mal zu der Folge dabei auf die Webseite. Ansonsten kann ich das auch nochmal nennen, denn die hat den super griffigen Titel bzw. URL. Ich lese sie mal eben vor. 3q.de/boba2020-online-eventrec.htm. Ja. Keine Ahnung, wer sich diese URL ausgedacht hat, aber ist auf jeden Fall nicht griffig. So, vielleicht wollte man auch nicht, dass das jetzt irgendwie so eine große Runde macht. Ihr erfahrt es also jetzt hier ganz exklusiv. Die Remote-Teilnahme scheint nicht weiter eingeschränkt zu sein. Da kann also jeder teilnehmen und die Idee ist es, dass man mehrere Sessions hat. Ich glaube, jetzt sind so ungefähr 10 Stück geplant. Auch mit ganz unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten. Also das ist nicht eine reine Microsoft- oder Teams-Veranstaltung, sondern es geht so generell darum, wie man Lehre aus der Ferne oder Fernunterricht im Allgemeinen gestalten kann und wie man das vielleicht auch gemacht hat und ja, was man besser lassen sollte. Ja, eine Anmeldung ist online erwünscht. Das wird über ein Tool erledigt, das nennt sich Hop-In, glaube ich. Wir hatten so eine kleine Vorbesprechung schon einmal, die jetzt nicht so sehr für dieses Tool gesprochen hat. Da gab es doch einige Aussetzer. Insgesamt scheint es recht groß aufgezogen zu sein. Also vor Ort gibt es dann auch verschiedene Videowände oder so Monitore, die aufgestellt sind und die mehrere Sessions dann in verschiedene Bereiche hineinstreamen. Es gibt eine Mikrofonierung da vor Ort, Arbeitsplätze, die mit Rechnern ausgestattet sind. Also da scheint so einiges zu gehen. Wie gesagt, diesen Link, dem könnt ihr mal folgen und mal gucken, was für euch dann da so Interessantes dabei sein kann. Datenschutz spielt eine Rolle, digitales Arbeiten in der Grundschule, Flipped Classroom, Lernvideos erstellen, H5P in Moodle, praktische Beispiele aus der Grundschule für Distanzlernen, dann Office 365, Blended Learning, Videokonferenzen, Padlet, iSurf. Also ich habe mal so jetzt ein paar Buzzwords reingeschmissen. Ich hoffe, der eine oder andere kann was damit anfangen, findet das interessant. Und wenn nicht, ich meine aus der Ferne, setzt man sich hin und wenn es einen nicht interessiert, dann ist man ganz schnell auch wieder draußen. Das ist ja auch das Schöne von diesen Fernveranstaltungen. Man muss jetzt nicht sich so sehr gezwungen fühlen, daran dauerhaft teilzunehmen. Und wenn es einem nicht gefällt, dann ist man einfach auch wieder weg. Bei so einem Barcamp, wo man hinfährt oder generell eine Veranstaltung, ja, da ist vielleicht dann doch die Hürde etwas größer, jetzt einfach aufzustehen und rauszugehen. Das ist ja das Schöne an diesen Veranstaltungen. dass das nicht so das Problem ist. Man kann sich dann auch schön mit einem Kaffee zu Hause gemütlich machen. Ich persönlich finde die Uhrzeit 9 Uhr, naja, nicht so förderlich. Und ich meine auch, dass viele Leute samstagvormittags wahrscheinlich tausend andere Dinge zu tun haben, zu erledigen haben. Aber nun gut, so ist es jetzt und das ist jetzt der Termin. Wenn ihr möchtet, schaut einmal vorbei und guckt mal, ob das für euch interessant ist. Werd sicherlich auch, wenn das Ganze mal vorbei ist, versuchen darüber ein bisschen zu berichten. Vielleicht kann ich den Kollegen auch zwingen oder überreden dazu, mal ein paar Worte hier im Podcast zu verlieren. Können wir gemeinsam mal so ein bisschen darüber sprechen, wie wir das Ganze so gefunden haben. Bis dahin bleibt mir euch eine schöne Woche zu wünschen oder einen schönen Tag oder wann auch immer ihr das hören mögt. Ja, bleibt weiterhin gesund, symptomfrei und wascht euch schön die Hände. Ich sag dann mal bis dahin und tschüss.